Sunshine Life Electronic Music Radio. Mademoiselle? De la part d'Assane, Yeah. sorry Leute, ich muss da nochmal rein. Sunshine Live Stop and Go mit einer wichtigen Warnmeldung. A81 Würzburg-Stuttgart zwischen dem Kreuz Weinsberg und Heilbronn unter Kruppenbach. In beiden Richtungen Gefahr durch Rehe auf der Fahrbahn. We'll be right back.